Ich würde mein Leben nie eintauschen gegen irgendein anderes. Es war bisher eine tolle Zeit, auch wenn sie schon vergangen ist. Hab Leute kennengelernt, die heute meine Freunde sind oder mich gepusht haben, allein weil ich so freundlich bin. Kaffee rum und erhielt massig neue Eindrücke, hörte hier und da manchmal aber auch Scheißsprüche. Doch dann hab ich einfach meine Sachen gepackt, bin gegangen und hab auf falsche Backen gekackt. Ich wollte nur meinen Spaß, alles andere fuckte nur ab. Aber deren Tracks haben mich oft zum Lachen gebracht. Andauernd ein Hin und Her und ausprobieren. Bone, dein neues Tape, wann verkaufst du's mir? Abi stresste mich mehr als jedes Kleinkind im Bus. Doch meine Noten, ja, die reichten zum Schluss. Und jetzt scheine ich rap-technisch wieder oben auf zu sein. Ich hoffe nur mal, dass das eine Weile auch so bleibt. Keine Ahnung, wie lang dieser Weg ist. Dieser Weg ist. Doch bis hierhin war nichts ergeben, vergeben. Jeder Schritt eine Erfahrung. Ich geh weiter, egal was danach kommt. Yeah. Keine Ahnung, wie lang dieser Weg ist. Dieser Weg ist. Doch bis hierhin war nichts ergeben, vergeben. Jeder Schritt eine Erfahrung. Ich geh weiter, egal was danach kommt. Gerade denk ich drüber nach, wie es früher so war, als ich in der Schule hab in jede Prüfung verplant. Das war normal für meine Verhältnisse. Wollt nur eins sein, der beste Rapper an der Weltspitze. Jetzt lache ich über die Einstellung, dass mich niemand fickt. Ein Riesenwitz für jemand, der noch niemand ist. Klar, ich war und bin der beste Rapper in der ganzen Stadt. Wurde gedisst, weil ich bessere Mucke als andere mach. Aber es wirklich keine Heldentat, besser zu sein, wenn jeder Flow-Fehler an anderen Stellen hat. Trotzdem hörte ich nie auf, in Down besser zu werden. Weiter zu schreiben, Respekt für die Texte zu erben. Denn dafür hat mir all das viel zu viel Spaß gemacht. 24-7 stand nur Rappen auf dem Tagesplan. Vor und nach dem Essen rappen nicht vergessen, so konnten mich auch schlechte Schulnoten nicht mehr stressen. Keine Ahnung, wie lang dieser Weg ist. Dieser Weg ist. Doch bis hierhin war nichts ergeben, vergeben. Jeder Schritt eine Erfahrung. Ich geh weiter, egal was danach kommt. Yeah. Keine Ahnung, wie lang dieser Weg ist. Dieser Weg ist. Doch bis hierhin war nichts ergeben, vergeben. Jeder Schritt eine Erfahrung. Ich geh weiter, egal was danach kommt. Den größten Fortschritt bekomm ich durch mich. Egal was ihr redet, ich schreib den Song für mich. Klar, gibt's viele Leute, denen mein Zeug gefällt. Find ich auch cool, wenn es euch gefällt. Doch ich hab das hier angefangen, weil es mir half, schwere Zeiten zu überstehen. Ich war meistens verpeilt, fast 14 und hab mich in die Scheiße verknallt, ohne zu wissen, dass es mich auf eine Reise verweist, die mich durch die ganze Bundesrepublik treibt. Aber nicht garantierte, dass ich immer ich bleib. Traf Leute im Süden, traf Leute im Norden, und für manche Leute im Norden wär ich gestorben. Doch wie es die Zeit will, so ändert sich viel. Manche Freundschaften brechen und man ändert den Stil, findet neue Wege, um Probleme zu lösen. Die einen sind gewollt, die anderen entstehen aus Nöten. Keine Ahnung, wie lang dieser Weg ist. Dieser Weg ist. Doch bis hierhin war nichts ergeben, vergeben. Jeder Schritt eine Erfahrung. Ich geh weiter, egal was danach kommt. Yeah. Keine Ahnung, wie lang dieser Weg ist. Dieser Weg ist. Doch bis hierhin war nichts ergeben, vergeben. Jeder Schritt eine Erfahrung. Ich geh weiter, egal was danach kommt. Wie lang dieser Weg ist. Dieser Weg doch ist. Bis hierhin war nichts ergeben, vergeben. Jeder Schritt eine Erfahrung. Ich geh weiter, egal was danach kommt. Yeah. Keine Ahnung, wie lang dieser Weg ist. Dieser Weg doch ist. Bis hierhin war nichts ergeben, vergeben. Jeder Schritt eine Erfahrung. Ich geh weiter, egal was danach kommt.